bin nett, ich bin fett, ich bin down with that. Ich hab Cash, ich bin fresh. Dumbledore, solange Dumbledore bei dir ist, wird dich keiner angreifen. Keiner. Solange Dumbledore bei dir ist, kommt niemand an dich ran. Niemand. Solange Dumbledore bei dir ist, ich bin bei dir, kommt niemand an dich ran. Niemand kommt an dich ran. Solange Dumbledore hier ist, ich bin hier, wirst du nie gedisst. Außer von mir, du Sumpf-Dotter-Schnepfe!